gezeigt werden. Der Bundesrat beschloss für die Zeit des Turniers in Brasilien vom 12. Juni bis 13. Juli Ausnahmen von den Lärmschutzregeln. Damit haben die Kommunen die Möglichkeit, die Übertragung der WM-Spiele auf öffentlichen Plätzen oder in Kneipen zu erlauben. An 7 Standorten in ganz Deutschland haben heute Beschäftigte für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Gesamtbetriebsratschefin Steinborn sagte in Krefeld, man stemme sich nicht grundsätzlich gegen das Vorhaben, den Konzern straffer zu strukturieren. Die Pläne dürften aber kein Vorwand für weiteren Personalabbau sein. Nach dem Jahrhunderthochwasser auf dem Balkan hat die serbische Regierung den Ausnahmezustand aufgehoben. Zugleich teilte sie mit, dass in den überschwemmten Gebieten 33 Tote geborgen worden seien. Auch in den Nachbarländern Bosnien und Kroatien hat es eine Reihe von Fluttoten gegeben. Vielerorts laufen nun die Aufräumarbeiten. Tausende Helfer sind im Einsatz, um Autowracks, tote Tiere und Unrat wegzuräumen. Per Mertesacker ist im Trainingslager der Fußballnationalmannschaft in Südtirol angekommen. Der 29-Jährige durfte wegen der Geburt seines zweiten Sohnes später nach Südtirol anreisen. Am Abend sollen nach DFB-Angaben auch die verletzten Bayern-Profis Philipp Lahm und Manuel Neuer in St. Leonhard eintreffen. Lars Bender von Bayer Leverkusen muss wegen einer Oberschenkelverletzung auf die WM in Brasilien verzichten. Hitradio Ruhr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom Badeparadies Schwarzwald in Titisee. Entspannung unter Palmen und spektakuläres Rutschvergnügen. Willkommen im Urlaub im Badeparadies Schwarzwald in Titisee. Staus und Behinderungen. Einer ist noch übrig geblieben. A5 Karlsruhe Richtung Basel. Zwischen Karlsruhe Süd und Rastatt Nord 6 Kilometer stockender Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt. Sing a song, DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Oh, Mona Lisa. Jetzt geht's los. Oh, du Lasagne. Charlie, es geht los. 1, 2, 3. shadow, take me home. Moonlight shadow, take me home. The last that ever she saw. Disc Jockey Show with Siding Radio.

Monster, Whitney Spears und Carter Candela. Oh, mein Plagegeist ist hier. Also, was gibt's? Du siehst geschafft aus. Ja, eben nicht bei diesem tollen Wetter. Auf keinen Fall. Komm, mach ein bisschen Werbung für mich. Ey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Nein, das war mir zu schwach. Mach's besser. Charlie 5000. Oh, hör auf. Licht aus. Spot an. Am Strand, die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Das ist ein heißer Sommer. Are we

papa, dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Ah, das wird also ein göttlicher Remix bzw. Mashup. Chris Isaac und Stormy. Und wer solche veränderte Songs hören will, der ist hier genau richtig. Was geht, Mann? Gut, das klingt anders. Mach mal lauter. Alter, das ist echt verrückt. Oh, Mann. It up while your feet are stumping and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. So, das hätten wir. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Wow, habt ihr tolle Trauringe? Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Netto Markendiscount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Maika Curry King Latte. Das sind 3 220 Gramm Schalen für nur 3,99 Euro. Und Fleischtomaten Klasse 1, 1 Kilo für nur 69 Cent. Einfach besser. Netto, einfach besser. Hitradio Ohr, Zeitmaschine XXL. 70er, 80er, 90er, pur. Fix Montag läuft nicht ein Song aus diesem Jahrtausend. Die bringen nicht immer dasselbe wie bei den anderen Radiosendern. Uwe Carsten geht mit seinen Gast-DJs auf Perlensuche. Jeder Hit eine Überraschung. CDs und Vinyl. Den ganzen Tag. Pfingstmontag bei Radio Ohr. Beim nächsten Ton ist es 21 Uhr. Sie hören 80er. Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr. Sie hören 90er. Zurück in die Zukunft durch 33 Jahre Musikgeschichte. Steigen Sie ein in die Hitradio-Ohr-Zeitmaschine. Die erfolgreiche Radioshow, jetzt auch als Party. Diesen Samstag, 21 Uhr, Freiraum Offenburg. Beim nächsten Ton ist es 2 Uhr. Sie hören 2000er. Wenn es um Ford geht, sind wir ganz groß. Auch in Offenburg, im Gewerbegebiet Elgersweier. Ernst und König, der größte Ford-Händler Badens. Ernst und König, wir bewegen Baden. Mehr Infos unter ernst-könig.de. Du willst es doch auch. Pizza, Pasta, Wraps und knackfrische Salate von Hallo Pizza. Offenburg 923-966 oder auf hallopizza.de. Du liebst aktuelle Blockbuster und preisgekrönte Serien? Oder willst du große Live-Sport-Events? Dann hol dir jetzt deinen Sommer bei Sky. Genieße bestes Entertainment und bezahle erst ab September. Jetzt informieren im Fachhandel oder auf sky.de/gratis. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zitat Johann Wolfgang von Goethe. Geben Sie sich deshalb auch nur mit dem Besten zufrieden und erfahren Sie Genuss auf höchstem Niveau mit den prämierten Weinen des Ortenauer Weinkellers. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leidenschaft in Sachen Wein und erleben Sie Qualität für den anspruchsvollen Gaumen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit den Weinen des Ortenauer Weinkellers in Offenburg und im Netz unter ortenauerweinkeller.de. Weine erhältlich bei Edeka, Edeka Aktiv, Neukauf, Nah und Gut. La Ort. Eine Nacht, 17 Kneipen, Live-Musik überall. Hitradio Ohr präsentiert die Kneipennacht La am 28. Mai. Musik für jede Geschmacksrichtung. Einmal bezahlen, überall dabei sein. Feiern Sie mit bei der Kneipennacht La am 28. Mai. Tickets jetzt im Vorverkauf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder ab. Im Codex Aachen. Heute heißt es übelst eskalieren. Hände in die Luft, laute Musik. Übelst sparen, alle mit Sonnenbrille auf der Nase bekommen Eintritt frei bis 23 Uhr. Alle mit Vollbart, Eintritt frei auch bis 23 Uhr. Und übelst abgefahren, entweder 15 Euro Eintritt zahlen und satte 30 Euro Freiverzehr bekommen oder 6 Euro Eintritt zahlen und normale Getränkepreise haben. Warsteiner 033 bis 24 Uhr 1 Euro. Und dann gibt es noch einen Freiverzehr am Social Media Stand. Da ist nämlich ein Glücksrad. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, Hashtag Hashtag. Der Vierteltakt der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Techno Spezial. Aufhänger Daniel Portman. Cédric Laurent, DJ Roth, DJ Pace. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club. Ja, schaut auf der Seite nach. Da steht zum Beispiel auch noch, es gibt ein Special. Traumfänger Progressiv Goa After Hour, Eintritt frei. Mit Südrausch, Schwarzer Hase und Traumfänger Klangsynthese. Das alles morgen Samstag im Codex Aachen. Und dann am Mittwoch, Sonderöffnungstag, 28. Mai, Mini-Rock-Party. Wer Mini-Rock kommt, 10 Euro Bonusverzehr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich bin. Vertraute Stimme. Geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000. Da bin ich wieder. Lele. Wow. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Mir geht's in die Hose. Ja. We'll be right back. City Beats, ja. Achtung, Männer, stillgestanden. Sir, ja, Sir, nein, Sir. Ja, Sir. Macht Spaß? Ja, Sir. Ja, Sir. Britney Spears, kurz vor 20 Uhr. Oh, Mann. Sau, was ist? Zum brennt, ein Frischzapf, den macht im Radio. Da macht's erst dann Spaß. Come

black men seem to look uncivilized when on the screen. Like I guess I'm here to play some jigaboo on the plantation. What else can a nigga do? And black women in this profession, as for playing a lawyer, out of the question. But what they played as your mama is the perfect term, even if now she got a perm. So let's make our own rules like Spike Lee, cause the rules being wrong but don't strike me. There's nothing that the black men can use to earn. Burn Hollywood, burn. Oh, wieder mal göttlich, ah. Queen Spezial. Ja, Nachtschimmer ist euch aufgefallen, dieser Sendung kommen keine Nachrichten. Das ist doch toll, ah. Al, was meinst du? Das ist es, so komme ich in die Schuhnachrichten. Al, das sind Welt- und Regionalnachrichten. Nein, nicht die Nachrichten, Schuhnachrichten. Oh. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ach, komm. Und das Tittenmagazin. Das habe ich mir gedacht, ja. Der ist unmöglich, ja. Und mit diesem Damenschuhverkäufer muss ich mich rumärgern. Sei es ruhig, ich muss mich hier konzentrieren. Du bist im Showbusiness, da brauchst du weder Talent noch Verstand. Ja.

Das ist der Freitag. Hier geht's mit Power ins Wochenende, partymäßig. Und hier ist Hit Radio Ohr. Auf unserer Frequenz, da brennt's, my friends. Oh, baby. Oh, sexy girlfriend. May I have your attention, please? Nachtschwärmer, Spezial. Please stand up. Tsunami. Was ist das für ein Lärm? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Das zur besten Sendezeit. Unglaublich. Wieder ein kleines Spezial. El Lasso, Corwin Harris und Bastille. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Close your eyes. us. In your pores is the dust settled around us. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness for but if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? But if you close your eyes. Baby, wo ist die Party? Party! In den Sommer. Oh, wow. Ganz anders als die Bee Gees, ah? Ja, 20.30 Uhr. Heute am Freitagabend. Jetzt wollen wir mal schauen, was da abgeht so in der Gegend. Im Sendegebiet. Im Milieu in Haslach. Ist heute, da ist das der Titel, wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila. Das könnte vom Uwe Carsten sein. Der fließt nämlich heute in Strömen. Und zwar mit Uwe Carsten, natürlich, wem denn sonst? Charts, House, Elektro, Black, Pop, Rock. Verlosung und Gratis-Snacks, solange Vorrat reicht. Shorties zum ermäßigten Preis. Eintritt frei. Milieuhaus auch war das. Im Loftclub La. Von 22 bis 24 Uhr Eintritt frei. Und feiert mit uns in einer angesagten Location. Aktion Sektempfang für die ersten 50 Gäste. Im Mainfloor Hip-Hop R&B und im Drive Club House Electro Techno. Ein bisschen weiter südlich in Riegel im New Life Millennium Night Ö30. Was haben wir dann noch? 90-jähriges Jubiläum Musikfreien Harmonie Leutesheim. Spring Break Party im Festzelt. Schutterwald wird heute zur Samba Hochburg. Auf der Kulturbühne Haus am See. Rockig geht's in Ettenheim Altdorf zu. Im Rockcafé spielen die Echo Puppets. Was haben wir noch? Ah ja, jetzt kommt der Samstag. Loft. Kauf eine Flasche Wodka oder Jackie 05 und erhalte 2 bis 24 Uhr. Dann Summer Project Festival Indoor Outdoor Markthalle Haslach. Im Club in Offenburg Piatto legt auf. Bergwerk Irgersweier Geisen Deluxe. Die Geisens Deluxe. Im Floor 2 Salsa Mexicana Party. Und Floor 3 Après-Ski Valle Spezial. Shooters La. Shooters Night. Jede Stunde ein Spezialshot. Und in Sasbach beim Sportplatz AC/DC Coverband. Vorprogramm Jean Tracy Band. Jana Schwärmer! Hey, wer hat das Radio ausgemacht? Finger weg vom Radio! Denn wir wollen, dass du einschaltest! Sing a song, DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Hey! Das frisch verheiratete Paar. Er doppelt so alt wie sie. Stehen vom Pariser Eiffelturm. Frage: Wollen wir hinauf oder erst ins Bett? Fragt er. Erst ins Bett, sagt sie. Der Eiffelturm steht noch länger. Sie muss es ja wissen, ja? Not everything is singing. The only important thing these days is rhythm and melody. One thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Yo, from Malibu to Paribu, yeah, I can have a big machine that you. So, hit me up when you pass through. Haben wir noch einen? Haben wir noch. Auf, so. Auf, einen haben wir noch. Ein Bekannter fragt seinen nächsten Bekannten: Hey, warum läuft eure Ehe nach so langer Zeit immer noch so gut? Was ist das Geheimrezept? Ja, sagt einer, weil wir zweimal pro Woche Sex haben. Ja, wie denn? Ja? Ich dienstags und meine Frau donnerstags. Fat Boy Slim, Zip Whistle, alles da drin. Wahnsinn. Okay, Vorschlag, wir gehen kurz in die Werbung. Gleich schlauer nach dieser winzigen dramaturgischen Unterbrechung. Hier kommt der Werbeblock. Na gut. Und was passiert? passiert, wenn Sie lächeln? Wir von Hamm Dental tun alles für Ihr strahlendes Lächeln. Mit präziser Handarbeit und innovativer Technik. Damit Ihre neuen Zähne so gut sitzen, wie sie aussehen. Infos unter hamm-dental.de. Hamm Dental. Aus Freude am Lächeln. Ab sofort im Industriegebiet in Appenweier. Bunga Bunga. Exzessiv und legendär. Am 28.05. Etage 1, Offenburg. Guten Tag. Diese Nachricht ist für Jacqueline, Chantalle, Jessica, Samantha, Britney, Janette, Dakota, Michelle, Serafina, Shakira, Estefania, Soraya, Kimberly, Cleopatra, Cheyenne, Cindy, Schmidt. Ich bin es, dein Schätzeken. Und ich bin im Tattoo-Studio. Immer dein Name steht jetzt auf meinem Oberarm. Und auf dem Unterarm, dem Bauch, Rücken, den Füßen und den Ohrläppchen. Gell, ich wollte mal fragen, kann ich dann endlich das Ding hier abnehmen? Immer diese Namenskette, die ist nicht nur schwer, die geht mir auch 10-mal um Hals. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Bauen, Wohnen, Leben. Die Fertighausausstellung bei der Messe Offenburg. Das Beste am Fertighaus war für mich die große Planungssicherheit. Einzugstermin und Kostenrahmen standen einfach fest. Die Fertighausausstellung bei der Messe Offenburg. Inspiration und Beratung. Öffnungszeiten auf fertighausausstellung-offenburg.de. Maximum Clubbing. Die Radio-Clubshow live aus dem Codex Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Trink, was du bist und sammle den Schwarzwald. Einfach 3 Schwarzwaldsprudel Mineralwasserflaschen mit den Künstleretiketten sammeln, fotografieren, hochladen und mit etwas Glück einen exklusiven Kunstdruck gewinnen. Infos auf schwarzwald-sprudel.de. Schwarzwaldsprudel, das Original aus dem Schwarzwald. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete, freitags ist Codex-Tag. Heute heißt es übelst eskalieren. Hände in die Luft, laute Musik. Und zwar gibt's einige Specials. Übelst sparen. Alle mit Sonnenbrille auf der Nase bekommen Eintritt frei bis 23 Uhr. Übelst lässig, alle mit Vollbart, auch Eintritt frei bis 23 Uhr. Übelst abgefahren, entweder 15 Euro Eintritt bezahlen und satte 30 Euro Freiverzehr bekommen oder 6 Euro Eintritt zahlen und normale Getränkepreise. Warsteiner 0,33 bis 24 Uhr 1 Euro. Und Freiverzehr gibt es am Social Media Stand beim Glücksrad. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Der Viervierteltakt der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Deshalb Hashtag. Der Hashtag-Event. Morgen Samstag mit Daniel Portman. Techno bis zum Abwinkeln. Außerdem Cedric Laurent, DJ Root und DJ Pace. Und das Special zur After Hour. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Also Special zur After Hour. Progressiv Goa After Hour. Eintritt frei. Die Traumfänger Crew vom Gothic Club Karlsruhe. Mit Südrausch, Schwarzer Hase und Traumfänger. Ja, Mittwoch. Nächsten Mittwoch ist extra Öffnungstag, weil Donnerstag der Feiertag ist. Vatertag. Aha. Also, Mittwoch, 28. Mai im Codex Minirock Party. Jeder Minirock 10 Euro Bonusverzehr. Jeder heißt Männlein wie Weiblein. Genau. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig. Ja, willkommen! Holländer! Wow! Ich dreh durch! Ich dreh durch! Mir geht's in die Hose! Ja! kleines Freestyle-Spezial. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Ihr seid vollkommen richtig. Bei mir steigt die Stimmung auch hier. Vor allem bei meinen Studiogästen, meine Herren. Wie viele Biere hast du schon gezischt, Al? 10. Aber heute bist du früh dran. Hä? Was geht sonst noch? Gott, sehe ich wieder toll aus. Ich bin so froh, dass ich nicht zu diesen Frauen gehöre, die immer Tonnen von Make-up brauchen. Oh, bitte. Nur Transvestiten, Jajas und Clowns brauchen noch mehr. Ach Quatsch, los, gib zu, ich sehe geil aus. Hey, mit Make-up würde ich auch geil aussehen. Ich wäre eine umwerfend scharfe Puppe. Ich könnte die Augen hervorheben, die sind sowieso meine Stärke. Babyblau, die Sinatra, Newman, das Meer. Naja, vielleicht meine zweitstärkste Seite. Der berühmte ist mein Killer-Po. Oh ja, der ist wirklich schön, Schatz. Und hat mehr Haare drauf als dein Kopf. Bei meinem Po, wenn er morgens aufwacht, die ich nicht sehen muss. Das ist nicht dein Po? Ja, das ist es dann. Das sind die Bunnies. Wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Die Schulfrist ist gelassen. Der Action-Fighter. Are you ready? To Radio Show. Exklusiv. Burning it up.

cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, all of you that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Boy, I can't stand it. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of. Little, little, little, little. Wiggle, wiggle. Shake what your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do? Taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated. Everywhere I been, can you wiggle, wiggle for the D-O-double-G again? Come on, baby. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Der Actionfreitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Actionfreitag. Pausenlos. Adrenalin pur. I'm looking for a cop. citizen to amend for a friend of the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, for my life to sacrifice. Hey, brother, listen what I say. Oh, I got your cake. I'm looking for complications. Einfach genial. Nachtschwärmer. Avicii, Hot Chili. Hot Chili Peppers. Foo Fighters. Hey, brother. Wir haben 21.09 Uhr am Freitagabend. Und nach schon mal, da muss ich ja mal ganz dringend dran erinnern, am Pfingstsonntag, 8. Juni, da ist Charlie 2000 nach über 10, also fast 20 Jahren, da war ich nämlich in der Gegend, Kaiserstuhl, Herbolzheim, Kensingen, die ganze Gegend in Open Airs und Hallen. Und da ist der Charlie wieder nach so langer Zeit in New Life in Riegel. Und zwar Gigant der 90er heißt die Überschrift. Gigant der 90er. Also wie gesagt, in Riegel im New Life in der Diskothek. 21 Uhr Einlass. Nehmt euch frei am Pfingstsonntag, 8. Juni. Da sehen wir uns hoffentlich. Spitzenmäßig. Ja, begrüß mal die Leute da, komm. Begrüß mal die Nachtschwärmer. Guten Abend, ihr kennt mich alle. Ah, du bist ja sehr beliebt, Al. Ha? Ach, jetzt reicht's aber, mach Platz. Was denn? Achtung, Nachtschwärmer. Was denn? Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Hilfe! Die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Echt stark. Action Pack. Freitags. Oh, yeah.

time you live that fantasy. Hier ist der Freitag. Fun in the Sun. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischen Ausmaßen. Friday, dance party. Radio. Action Pack. Freitagsabends. Freihaus. Göttlich, ja? Mike Candies und Belinda Carlisle. Aber mal schauen, was da an den Mädels gekommen sind. Thomas aus Lörrach. Er wünscht sich 90er als Einstimmung für Riegel. Aha. Markus, Petra, Uli und Gabi grüßen mich. Und Uli und Gabi sind aus Dresden. Und ich soll sie auf Badisch grüßen. Das muss ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Okay. Hier ist der Freitag. Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. We're here to have a good time this evening. I'd like to welcome to the stage none other than Ryan Leslie. Yeah. Oh, yeah. Uh-huh. Now, baby, come on. When you move like that, shake it from the front to back. Put my hands on them hips. Make me wanna kiss them. Hey, it's the way that you move, girl. The way you move. Everything you do, girl. There's something that I want and it's you, girl. There's something that I want and it's you, girl. It's the way that you move, girl. The way you move. Everything you do, girl. There's something that I want and it's you, girl. There's something that I want, girl. It's you. Look at all these fellas. They wanna talk to you, you with me, they jealous. I know they probably hate me just because I'm dancing with the baddest lady. Say, how many times have I tried to turn this love around? But every time you just let me. Something that I want, girl, it's you. Ooh, I love you, baby. You drive me crazy. You do, you do. Ooh, I love you, baby. You drive me crazy. You do, you do. It's the way that you move, girl. Everything you do, girl. There's something that I want, and it's you, girl. There's something that I want, and it's you. The way you got me over me, yeah. I love them shoes you're wearing. I'm trying to do my best, but I can't stop staring. I love the way you're moving. I'm going insane from the things you're doing. Couldn't help but notice. A lot of ladies all around, but you got my focus. There's something about you. Yeah. Ja, 21.32 Uhr, halb 10. Noch keine Zeit für einen echten Nachtschwärmer, oder? Die doofe Witze-Ecke. Genau, die doofe Witze-Ecke. Wir sind am Hort der Natur im wunderschönen Kinzigtal. Schon ein paar Jahre her. Zur künstlichen Besamung der Kühe wird der Tierarzt gerufen. Als er erscheint, ist nur Oma da auf dem Hof. Sie führt den Doktor in den Stall, deutet auf die Kuh und sagt, da ist sie. Und dort an den Nagel kannst du die Hose aufhängen. Ich glaube, die hat gemeint, er verrichtet das, oder wie? Aber nein, ja. Ein Krankenhausarzt zu seinem Kollegen. Ah, Mensch, Kollege, heute haben wir einen reinbekommen. Der hat wirklich alles. Syphilis, Herpes, Krebs, Cholera, Hepatitis. Ja, was macht ihr mit ihm? Ja, morgens bekommt er Toast, mittags Pizza und abends Omelette. Ja, und das hilft. Nein, aber das passt unter der Tür durch. Unmöglich wieder. Das ist der Power ins Wochenende. Ein Stern. Fuck is Alice. Ja, hier ist Stimmung bei euch auch nach Trammer. Das war jeden Fall. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn, totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Auf jeden Fall. Aufhören! So eine Frechheit. Okay, und was sagt uns das? Diese Show ist Mist. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das euch gefällt, Nachtschwimmer. Bee Gees und fettes Brot, hier incorporated. Es ist 1996, ich meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Na fein. Herein, willkommen im Fall. Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute, treffen Freude, Bräute und lauter nette Leute. Warum dauernd trauern? Wow, schau dir diese Frauen. Schande dazu. du bist imstande? Kaum ist deine Herzallerliebste aus dem Lande und du hängst, denkst längst an der andere. Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben my first love. Ich darf zwar nur im Schlaf, doch aus Liebe ich schon immer scharf. Hab mir den Blick an, den sie mir eben durchs Zimmer warf. Oh mein Gott, was hat er trotzdem gesagt? What a pretty woman. Das Glück ist mir die Dummen. Wenn ich die Stummen wege, schicke sie wie rum in die Kicke. Meint ihr, checkt sie das? Du bist durchschaubar wie Plexiglas. Sie kommt auf dich zu. Na, Kleine, hast du Bock auf Schweinerei? Ja klar, nein, ich mein, jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Jein, jein, jein, jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ich habe einen Freund, ein guter, sozusagen mein Bester, und ich habe ein Problem. Ich stehe auf seine Freundin, nicht auf seine Schwester. Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben. Wenn er sie und ich uns sehen, kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, dann schwindelig. Ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Und nur mein bester Freund, der weiß das nicht. Und somit sitzt sie sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefickt fühle. Warum hat er die schönste Frau zur Frau? Mit dem schönsten Körperbau. Und ist sie schlau? Genau. Es steigen an die Tränen in die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Es erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts. Schlecht, bin dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu mal gute Freunde braucht? Halt, der will dich links, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lügner stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob ihr's glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Doch während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein, jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Jein, jein. Jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Mich schätzt, jetzt bin ich der Solist in unserem Knabenchor. Hey Schiff, was hast du heute Abend vor? Ich mach hier nur noch meine Strophe fertig, pack meine 7 Sachen und dann werde ich mich zu meiner Freundin begeben. Denn wenn man ehrlich gesteht, sind solche netten, ruhigen Abende eher spärlich gesehen. Aha, dabei bist du eingeladen, auf das Beste aller Feste, auf der Gästeliste eingetragen. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du etwas verpasst. Und wen wundert, das wird fast die Party des Jahrhunderts. Lust hätte ich eigentlich schon. Oh, es klingelt just das Telefon. Und sie sagt, es wär schön, wenn du bei mir bleibst heute Nacht. Da das wär abgemacht, wisst ihr, ich liebe diese Frau. Und deswegen komm ich von der Traufe in den Regen. Na was ist nun, Schiffmeister, kommst du mit, du Kollegenschwein? Ja, nein, ich mein, jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Oder lass ich's lieber sein? Ja, super. Bichis und fettes Brot. Blockbuster am Freitag. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Ach, das ist sowas von abgefahren. Wochenende! Ich dreh durch! Party! Hey, mach mal lauter. Sofort! I'm

0,33 bis 24 Uhr 1 Euro. Und dann gibt es noch Freiverzehr am Social Media Stand. Das ist nämlich ein Glücksrad. Codex. Morgen Samstag. Der Viervierteltakt der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Yeah. Hashtag. Die Techno-Party morgen mit Daniel Portmann. Cédric Laurent, DJ Roth, DJ Pace. Und After Hour, Traumfänger, Progressiv Goa. Eintritt frei. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Wow! Nochmal After Hour mit der Traumfänger Crew. Da ist das Line-Up Südrausch, Schwarzer Hase und Traumfänger Klangsynthese. Dann am Mittwoch extra Öffnungstag im Codex, weil ja Donnerstag Feiertag ist. Darf ich daran erinnern, dass es Vatertag ist? Okay. Also Mittwoch, 28. Mini-Rock-Party. Jeder Mini-Rock bekommt 10 Euro Bonus Verzehr. Okay, und hier ist immer noch euer... The Pirates of Caribbean. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. He makes up half of Booty's mashup Journey team, and he's been DJing for years. He shares his name with a famous American actor, but don't be confused. He spells his name with three L's instead of two. Really? Banning! The foulest stench is in the air. The funk of 40,000 years. And grisly ghouls from every tomb are closing in to see. This is... Germany's Ben Stiller. So, heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen, gut auf. Rolex tickt man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah, wieder mein Solo-Ausritt in den Pose-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich fett, fett drauf, Schiff, Pose, die Freunde mit Pose-Ausschnitt. Mach wie du meinst, mach wie ich fein, bis auf Ton, Rum, Huren, Prügelein. Ein alles cool, mach wie du willst, da geh lügen willst, drüben liegen willst. Ergib mich weg, Alter, mach Geld, da klau ich den, bis mich den Tag fällt. Nimm meine Mutter ein, miese Schlampe. Jetzt wird gerockt. Macht euch bereit und auf geht's. Luftunterstützung anfordern. Erlaubnis erteilt. Ja! Brusthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da fliegen euch die Sicherungen raus. Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Serge. 21:55 Uhr. Hey, Nachtschwärmer. Hey, DJ. Bring it back. Bring it back. On power. Oh, shit, shit, shit, shit, shit. Mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt fahren wir ab. 1, 2, 3. Jetzt machen wir ein Techno. Und zwar ein Song aus den 90ern. Ganz spezial. Thank you. dreifaches Wow, wow, wow. Gleich 22 Uhr am Freitagabend. Hitradio Uhr, dein Radio. Here comes the music. Yeah, you know what? I like the play. No diggity, no doubt. Because you don't play around. You got the game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Think about the girl all the time. East side to the west side. Pushing fat lies, it's no surprise. She got tricks in the stash. Stacking up the cash fast when it comes to the gas. By no means average. It's on when she's got to have it. You're a perfect 10. I wanna get in. Can I get down so high? I like the way you work it. No diggy, no diggy. I got the bag. Feelings is a no. Let me tell you how it goes. Hurts the word, spins the word. Lovers it curves so free. What you heard? Rolling with the fatness. They don't even know what they're happy. You've got to pay to play. Just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Jump tight all day, every day. You're blowing my mind. Maybe in time, maybe I can get you in my mind. Das ist wirklich der Hammer, Nachschwimmer. Mein Blackstreet, das habt ihr erkannt. Ja? No Diggity. Aber die zweite Gruppe, die dabei ist, Blue Österkult. War eine Rockband. Das ist super. Ja. ich habe wieder Diskussion mit Bandis. Also Kelly, wie sieht es jetzt aus? Gehst du mit mir aus heute? Nach der Sendung gleich, ja? Komm. Es ist ein Versuch wert. Mom, Dad, du hast Hausarrest. Oh, du hast Hausarrest. Ja, da kannst du mit mir nicht. Ja, Kelly, der gibt mir einen Tipp, wie ich eine andere anmachen kann. Du siehst die Tussi, aber bevor sie dich sieht, tritt ihr auf die Füße, damit sie nicht wegläuft. Dann sagst du zu ihr, ein schöneres Mädchen als dich habe ich noch nie gesehen und ich würde gerne eine unglaublich heiße Nacht mit dir verbringen. Aha. Keine Namen, keine Fragen, kein Bedauern. Komm, werd eins mit mir. Und du meinst das gleich? Du findest nicht mal beim Gynäkologen eine Frau. Danke, Kelly. Das Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Freitags ab 19 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hitradio und diese Sendung ist natürlich immer absolut live. Die volle Ladung Irrsinn, die fette Packung Wahnwitz und feiern bis zum Filmriss. Aber sowas von Bioink. Nein, das wollte ich nicht bringen. Das so, jetzt geht die Party richtig los. Das ist die Veralberungsversion von Scooter. Hyper, hyper. Hände nach oben. Come on. Weiber, Weiber. Weiber, Weiber. Weiber, Weiber! Hey, kannst du mal die Bassdrum einsteigen? Weiber! Weiber, Weiber! Es ist so geil, euch tanzen zu sehen! Weiber, Weiber! So! Und jetzt grüßen wir alle geilen Weiber dieser Welt! Vor allem Samantha Fox, Onana Mucci, Dolly Buster, Sharon Stone, Shadi, Kim Basinger, Patricia High, Belinda Wer kann sich noch an Erinnerungsschwärmer? Scooter Spezial. Na ja, kannst du dich auch dran erinnern? Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Ja, natürlich. Ich finde das so geil. Ist das nicht geil? Sagst du, das ist geil? Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. Das ist der Power 1 Wochenende. You're

say, oh, either got it or you don't. You either stand or you fall. When your wind is broken and it slips from my head. Hyperstark, ja? Nelly Furtado und Jennifer Lopez. So, jetzt schauen wir mal kurz nebenher noch mal ein bisschen, was in der Ordnung alles abgeht übers Wochenende. Heute Freitag im Milieu in Haslach. Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila. Heute ist Tequila Night. Der fließt in Strömen mit DJ Uwe Kasten, unser Kollege von hier. Charts House, Electro, Black, Pop, Rock. Verlosung und Gratis-Snacks, solange der Vorrat reicht. Da müsst ihr euch beeilen, der Uwe ist nämlich schnell. Eintritt frei, aha. Dann heute im Loftclub La, Eintritt von 22 bis 24 Uhr auch frei. Auf zwei getrennten Floors ist für jeden Partywilligen etwas dabei. Im Mainfloor Hip-Hop, R&B, Trap mit DJ Soso Fresh und im Drive Club House Electro Techno. Und heute im New Life in Riegel Millennium Party, Ü30. Gut, jetzt schauen wir mal, was samstags abgeht im Loft. Da ist Einlass 22 Uhr. Kauf eine Flasche Wodka oder Jackie 05 und erhalte 2 bis 24 Uhr limitiert. Mainfloor Mixed Music mit The Beat Rockers und DJ Danny Touch. Und im Drive Club House Electro Techno. Was gibt's noch? Morgen Summer Project Festival, Indoor-Outdoor, Markthalle Haslach. Der Club Offenburg Piatto legt da auf. Bergwerk Egersweier, die Geisenparty, ja was denn? Eine Geisenparty Deluxe, ja da fällt mir ja nichts mehr ein. Dann in Floor 2 Salsa Mexicana und in Floor 3 Après-Ski Malle und so weiter. Nicht Après-Ski, Après-Malle. Shooters La, Shooters Night. Jede Stunde ein Special Shot. Wer fragt, steht Sasbach beim Sportplatz. AC/DC Coverband. Fahrprogramm Chantrisi Band. Ah, da kommt Spagna und Calvin Harris. Me. Dann für mich mache ich auch noch mal ganz kurz Werbung und zwar am Pfingstsonntag nach Schwemmer. Am 8. Juni, bitte, bitte merkt euch das vor. Da ist der liebe Charlie mit der Überschrift Gigant der 90er. Im New Life in Riegel am Kaiserstuhl. Da war ich in den 90ern, 94, glaube ich, bis 97, in fast jeder Halle und auf vielen Open Airs, und war immer die Hölle los. Und da bin ich nach dieser langen Zeit, erstmal wieder in dieser Gegend. Hey. du ein langweiliger Sound. Hey, was habt ihr getan? Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Unverbesserlich gut. Music Power, Power, Power, Power, Power. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. 30 genau halb elf. Was gibt's? Was machst du mit dem Gesicht? Ach, ich sag dir was. Füße und dass wir wieder warmes Wetter haben, sind eine tödliche Kombination. Ja. Freitagabend. Das ist ja ein Albtraum. Ay caramba. Herrlich schräg und voll abgefahren. Wow. Total durchgedreht. Stop. like a candle. Dance. So I speak of that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit fools out of kid. Don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves. Miami Vice und Nacht Tremor. Eine göttliche Kombination hier, Ian Hammer und Vanilla Ice. Ice, Ice, Baby. Absolut Wahnsinn am Freitagabend, hallo. Ich habe ja nicht nur meinen Damenschuhverkäufer, den Al Bundy als Freund, ich habe auch den Charlie Harper von Two and a Half Men. Die Serie wieder bald eingestellt. Ja, endlich. Und die Putzfrau, das ist eine echte Perle, die Bertha in dieser Serie. Nennen Sie mir drei Beiträge des römischen Imperiums zur Zivilisation. Orgien, Wein und Bulimie. Ja, und die zwei Brüder, die sind ja echt der Harte, ja? Weißt du, was mir gerade auffällt, Alan? Dass Hustensaft und Whisky sich nicht vertragen? Nein, das kommt gut. Ja. Bleiben Sie in Ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, Jatta. There's no business like Sau-Business. Attenzione! Oh, hit und das endlich losgeht. Guckt ihr, als wenn ihr alle hinterm Mond lebt. Spürt ihr den Flow, die Show geht jetzt los. Raps kommen groß, es ist allen recht so. Fette Beats kommen in dein Ohr wie Q-Tips. Klingt gut, ich komm näher, damit du Schub frisst. Meine Crew frisst Mike zum Mittag wie Schildlauch. Sogar wenn ich nüchtern bin, kling ich, als wenn ich Schild rauch. Mit dem Beat unterwegs, Alter. Schmeiß euch, Kinder, Mike, gib vorm Feuer. Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Wenn ihr das spielt, werden meine Beine weich. Micke mit dem Beat und bewegt dein Arsch. Wenn das gleich geht, dann mein Kind vorm Feuer. Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß. Denn wir kriegen nicht genug von diesem leichten Style. Da da da da da. Ist der Hund, der nur mit Kind und der Bougie. Da da da da da. You know what, mommy, what you think of me. Die Kids kommen groß raus, weil wir bei Showdown sind, sag ich dir Prost drauf. Wenn ich loslaufe, sieht es wirklich doof aus. Beats machen

Wir tun einfach etwas mehr. Die Pflegezentren der Familie Kenk. Die gute Adresse von Lahr bis Herbolzheim. Für pflegebedürftiges, stilvolles Wohnen und Leben. Ob betreutes Wohnen, Beatmungsdialyse, Tages- oder ambulante Pflege. In den Pflegezentren Kenk sind Sie gut versorgt. Telefon Lahr 922 933. Lahr 922 933. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, heute Abend. Freitag, Codex-Tag. Übelst eskalieren heißt heute die Überschrift. Übelst die Party mit den vielen durchgeknallten Spessels. Übelst sparen. Alle mit Sonnenbrille auf der Nase bekommen Eintritt frei bis 23 Uhr. Übelst lässig. Alle mit Vollbart bekommen Eintritt frei auch bis 23 Uhr. Übelst abgefahren, entweder 15 Euro Eintritt bezahlen und satte 30 Euro Freiverzehr bekommen oder normalen Eintritt bezahlen und normale Getränkepreise. Warsteiner bis 24 Uhr 0,33 1 Euro und Freiverzehr ergattern am Social Media Stand mit dem Glücksrad. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, der Vierteltakt der Musik. Wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Deshalb präsentiert das Codex die nächste Hashtag-Party morgen. Da DJ Daniel Portmann. Außerdem Cedric Laurent, DJ Root und DJ Pace. Dann gibt's noch ein Spettel. Und zwar die After Hour. Traumfänger Progressiv Goa After Hour. Eintritt frei. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Im Line-Up After Hour Südraut, Schwarzer Hase und Traumfänger Klangsynthese. Alles klar. Dann am Mittwoch ist extra Öffnungstag im Codex. Weil Donnerstag ja Feiertag ist, da ist Vatertag, ja. Und da ist im Codex die Minirock-Party. Jeder Minirock bekommt 10 Euro Bonusverzehr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Mach dir jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Nur leider geht's nicht mehr lange, bis 23 Uhr. Aber da geben wir noch richtig Gas. Attacke! Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas. Tja, nach schon mal allen ein schönes Wochenende schon mal. Hey, ACDC. So, Al, deine Tochter. Deine blonde Tochter. Also ein Problem, hä? Ich heiße übrigens Kelly. Ja, die Kelly. Er lässt sich ja nicht mit ihr ausgehen. Wieso, Al? Was ist der Grund? Was ist los? Wo liegt eigentlich das Problem? Ja. Naja, ich möchte, dass du unberührt bleibst. Oh nein. 2000 bei Hit Radio. Good night. let's cherish. I'm careless, make love to you and your girl on top of the terrace. I'm fearless, and since my father's bad, baby, I'm tearless. I see the future, but I live for the moment. Make sense, don't it? Time is money, I don't know about you, but I own it. Dolly. I shed a tear was when my father died, but now he's good up in the sky, so I'm gonna make the song cry. I see them haters looking at me, trying to indict my soul, trying to read me, trying to see what I know, but no. Yeah, it's all done. Only get a couple of chances like this. El, was gibt's? Ein kleiner Abschied. Was willst du sagen? Oh, da draußen sind ja Leute. Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Danke, ja. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Jim Bob Nikschas. Das Rentenpaket der Bundesregierung kommt. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten im Bundestag für das teuerste Vorhaben der Großen Koalition. Ab dem 1. Juli gibt es somit die Rente mit 63 und mehr Geld für Mütter im Ruhestand. Bundesarbeitsministerin Nahles verteidigte das Rentenpaket als gerecht und notwendig. Die Opposition kritisierte, dass vor allem die jungen Beitragszahler auf Dauer belastet würden. In 3 Wochen beginnt in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft und die deutschen Fans können trotz Zeitverschiebung Public Viewings planen. Der Bundesrat hat einer Sondergenehmigung zugestimmt, mit der die Spiele auch nach 22 Uhr draußen auf Großleinwänden gezeigt werden dürfen. In Ausnahmefällen wird der Lärmschutz auch bis nach Mitternacht gelockert. Die Spiele der deutschen Mannschaft beginnen in der Gruppenphase spätestens um 21 Uhr und in der K.O.-Phase spätestens um 22 Uhr. Einen Tag nachdem das Militär in Thailand die Macht übernommen hat, ist die abgesetzte Regierungschefin Yingluck vorübergehend festgenommen worden. Die Proteste gegen ihre Regierung hatten das Land gespalten. Nach dem Machtwechsel blieb es bisher ruhig. Thailand nach dem Militärputsch. Wenn man Besucher fragt, dann hat sich eigentlich wenig geändert. Die Touristen waren heute hier in Bangkok unterwegs wie sonst. Die Sehenswürdigkeiten sind alle offen und Soldaten sind auf den Straßen kaum zu sehen. Für die Thailänder ist die Lage natürlich anders. So wurden viele Fernsehsender abgeschaltet und die bange Frage bleibt, wie geht es weiter?